Sie näherte sich den Worten über das größte und unerhörte Wunder, und das Gefühl eines großen Triumphes erfasste sie. Ihre Stimme wurde klingend wie Metall. Triumph und Freude klangen darin und stärkten sie. Die Zeilen verwischten sich, weil es vor ihren Augen dunkel wurde. Aber sie kannte auswendig, was sie las. Beim letzten Vers konnte, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, ließ sie die Stimme sinken und gab heiß und leidenschaftlich den Zweifel, den Vorwurf und Tadel der ungläubigen, blinden Juden wieder, die gleich darauf im nächsten Augenblick wie vom Donner getroffen niederfallen, schluchzen und glauben werden. Auch er, der gleichfalls Verblendete und Ungläubige, wird es gleich hören. Und auch er wird glauben. Ja, ja, gleich, jetzt gleich, durchzuckte es sie, und sie bebte in freudiger Erwartung. Jesus aber ergrimmte abermals in ihm selbst und kam zum Grabe. Es war aber eine Kluft und ein Stein darauf gelegt. Jesus sprach: Hebet den Stein ab. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinket schon, denn er ist 4 Tage gelegen. Sie betonte energisch das Wort 4. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein ab, da der Verstorbene lag. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, doch ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörest. Sondern um des Volkes willen, das umherstehet, sage ich es, dass sie glauben, du habest mich gesandt. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazare, komme heraus! Und der Verstorbene kam heraus. Laut und verzückt las sie es, zitternd und fröstelnd, als sähe sie es mit eigenen Augen. Gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllet mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löset ihn auf und lasst ihn gehen. Da begannen viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, an ihn zu glauben. Weiter las sie nicht und konnte sie auch nicht lesen. Sie schloss das Buch und stand schnell auf vom Stuhl.